Geocachologie. Schritt für Schritt. So, wir sind jetzt hier in Alterhagen, Gemeinde Sörewald, am ausgewiesenen Parkplatz und wollen Go by Feet angehen. Eine Tradi-Runde, 33 Dosen und wir sind jetzt auf dem Weg zu 1 von 33. Sehr gut, stimmt. Alles richtig gewesen. Hier geht's auch zum Grimmsteig. Ein Zubringer. Hier sind aber interessant gewachsene Bäume. Hast du ihn schon? Ach, da ist er ja. Ja, da ist das Gelände, ist aber gar nicht so schlimm. Ja, vielleicht sah es auch schon anders aus hier. Vielleicht ist er auch umgelegt worden. Das ist immer typisch, dass wir immer so spät nach irgendwas Bonus gucken. Du hast ja das Logbuch in der Hand, du hast ja bestimmt genau geguckt. Nee, ich hab's aufgerollt und uns eingetragen. Nee, ich glaube auch, das meine gibt auch keine. Ah, jetzt kommt wenigstens die Sonne wieder. Ich dachte ja, es bliebe so grau. Nee, das Logbuch ist trocken gewesen. Ist so gut. Weil der Deckel vom Paddling ein kleines Löchlein hat. Geocache-Locken gefunden. Nächsten Wochen. 11 hatten wir schon. Ja, jetzt sind wir wohl durcheinander, hä? Nächsten Wochen. 13. Gut. Weiter geht's. Hab ich vergessen zu locken vorhin. Super. Vor lauter Guckerei muss man gehen. Vor lauter. Genau. Ich sag das. Das Logbuch ist leicht feucht. Boah, wirklich nur leicht. Ein wenig natureller Schmuck. Ja, ein paar Kletten haben sich an mir verewigt. Hier würde ich einen Favoritenpunkt für geben, weil es ein sehr originelles Versteck ist. Ja, sieht auch toll aus, ne? Ja. Machen wir das. Eine Schleife kriegt zwar hin, aber es sieht dann nur aus wie ein Punkt. Das war voll. Die Runde ist ja sowieso schon, also wir haben jetzt fast die Hälfte. Ist ja, ganz doch, toll, gefällt mir gut. Bei Station 15 mussten wir jetzt mal einen SMS-Joker wählen, der, naja, noch nicht so richtig hilfreich ist, weil wir da eigentlich schon gesucht haben. Rechts oder links kann er uns ja auch nicht sagen, ne? Er sagt ja einfach nur das, was wir auch schon gedacht haben. Also die Terrainwertung stimmt mit dem da nicht überein. Und es ist schön glibberig, jetzt überall sind Pilze, die jetzt nicht mehr Pilze sind, sondern Moos. Da hilft selbst der Gartenhandschuh nichts mehr. Die Koordinaten sind mitten auf dem Weg. Was allerdings auch dafür spricht, wo du gerade bist. Jetzt kommt noch was. Stumpf unter Stein am Baum, am Hang immer grün südlich. Das ist doch nicht schwer. Ich lache mich gleich kaputt hier. Was? Moos steht da. Rechts vom Weg, links. Am Hang, ja. Ja, wahrscheinlich ist es ganz einfach. Es hätte aber so schön gepasst hier. Ja. Aber es ist nur eine Wurzel drunter. Die Speiche ist anders. Also, nett. Aber das darf ich jetzt gar nicht sagen. Ich muss was Positives sagen, ne? So. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, da oben, dann ist es der da oben. Der da, der Fahnen drauf steht. Probieren wir jetzt nochmal gerade, oder was? Willst du nochmal? Ja, hoch? Ich gehe da hoch. Kommst du da durch? Soll ich mitkommen? Und ihr wäre der Einzige, der es noch sein könnte. Ja. Willst du Handschuhe nochmal haben? Nee. Naja, das heißt ja unter Moos, aber. Ach nö, das packt mich jetzt hier gerade. Ja, wir verlieren einfach so die Zeit. Weiter geht's. Eine Kugel. Was ist das? Nummer 16. Ja, die erste Murmel an 16. Die erste Murmel an 16. Kaum zu glauben. Ab hier hat der Dieb gemerkt, dass sie drinnen bleiben sollen. Ja, konnte sie nicht mehr tragen. 16. Ab 16 ja, Murmel waren die Hände voll. Der war wieder gut versteckt. Ja. Auch leicht zu finden. Ich wette, dass der letzte auch ganz einfach war. Oh, machen wir es mal. So. Haben wir das auch wieder. Wir haben vorbeigelaufen. Licht falsch, ne? Lag nicht an uns. Ja, ist blöd, ne? Wenn das dann einen so im Laufen behindert mit den Doofen. Da, ich sehe ihn schon. Wo dann? Deine, halt mal fest, dass da. Ich brauche mehr. Schaut bitte schon. Ja, das war jetzt super. Wieder voll im Rennen dran vorbeigerannt. Not aufschrauben und rustziehen. Also. Unten aufsägen einfach. Ja. Beim Eintragen. Das haben wir auch. So, und jetzt die wieder in die Richtung, von der wir gekommen sind. 20 Meter. 20. Und hier hinten liegt jetzt, glaube ich, Da an der Ecke, an der Spitze liegt, glaube ich, der Dings. Dann gucken wir mal gerade. Ne, das ist, glaube ich, die Seinsverbindung oder so. Also eine artfremde Dose. Ich glaube, wir gehen nach da. Na, ist das diese Ansprache? Ich bin mir ganz sicher. Okay. Erstmal gehen wir sowieso noch bis auf die nächste Kreuzung. Wir gehen noch zu 20. Ja, ist richtig. Das ist 20. Und das ist die Salmsbach-Runde 4, die da hinten anspricht. Nee, wir müssen jetzt keinen Umweg laufen. Ich dachte nur, es würde auf der Runde liegen. Ach nee, gehen. Moment. Ja, gucken wir mal gleich. Wir warten es jetzt mal ab. Das ist der Parallelweg jetzt. Da können wir vorne rumlaufen. Und wir laufen jetzt wieder 100 Meter dran vorbei. Oh. Und dann geht es wieder 100 Meter zurück. Ah. Deswegen sage ich ja. 25 direkt. Jetzt sind wir mal gleich dran. Da hätte ich vielleicht meine nur schonende Denkweise noch mal überarbeitet. Nein, wir bleiben auf dem Boden. Ich bin vom Ort gewünscht. Ja, es gab jetzt zweimal. Es geht rechts lang. Ach, da runter? Sehe ich wahrscheinlich. Nee, runter, ja. Nee, es geht da ein Stück den Berg hoch. Das ist hier eine Wildruhezone. Dafür gibt es ja wahnsinnig viele Hochstände hier. Ja. Das ich betreten. Ich vermute mal, die stellen die auf für die. Damit die, wissen, damit die wissen, dass sie sich hier ausruhen können. Sich hier hinstellen können und ausruhen können. Das Betreten ist nur auf befestigten Wegen und Straßen gestattet. Paragraph 24 Absatz 1 Hessisches Jagdgesetz. Hunde sind an der Leine zu führen. Der Kreisausschuss, untere Jagdbehörde. Das waren ein paar Auszüge von unserer Wanderung bei Alter Hagen auf der Go-By-Feed-Runde von HAD. Der Code der ersten Dose ist GC3EB80. Es sind insgesamt 33 Dosen, die sich sehr gut finden lassen. Außer die Dose 15, da hatten wir jetzt kein Glück. Aber das ist manchmal so, manchmal ist es vielleicht auch zu einfach. Diese Dosen sind alles einzelne Tradis und zu einer Runde zusammengestellt und von dem Owner auch als Runde gedacht. Es sind alles 14 cm PET-Länge und ich denke, sie sind auch gut noch bei winterlichen Bedingungen zu finden. Die Wege waren wirklich super und obwohl wir uns, wie der Name das im Grunde verlangt, bei Feed auf den Weg begeben haben, denke ich, dass es auch bei Bicycle überhaupt gar kein Problem gewesen wäre, das anzugehen. Es ist auch genug Platz zwischen den Dosen, dass man das sicherlich wunderbar fahren kann. Insgesamt sind es 12,5 Kilometer und mit 4,5 Stunden wird man wohl rechnen müssen. Die Tatsache, dass es heute immer mehr notwendig ist, als Owner im Listing darauf hinzuweisen, welche Intentionen man beim Auslegen hatte und dass sich auch immer mehr Cacher beschweren, weil es nicht genauso ist, wie sie es erwartet haben, beobachte ich eher als eine traurige Tendenz, weil ich ja gerade die Vielfalt schätze, die Geocaching bietet. Manche Dinge sollte man als erfahrener Cacher auch schon durch Lesen des Listings oder Anschauen der Attribute beziehungsweise einen Blick auf die Karte erkennen. Und dann kann man sich auch schon so einigen Frust ersparen und dann sollte man einfach mal drauf verzichten, wenn man eh schon weiß, dass das nicht sein Ding ist. Auf der Go-By-Feed-Runde kann man jedenfalls nicht alle Nase lang eine Dose erwarten. Dafür hat man ein wenig Bewegung, viel schöne Natur und kann ab und zu noch mal was loggen. Und wenn einem das dann nicht so gefällt, dann kann man es ja auch einfach mal auslassen. Bei Go By Feed kann ich auf jeden Fall sagen, bin ich froh, dass ich es nicht ausgelassen habe. Ja, das stimmt. Aber wo wir gerade bei ausgelassen sind... Ah, wie ausgelassen. Auf geocachologie.de findet ihr jetzt die Enzycachopädie mit Begriffen rund um das Thema Geocaching. Wenn euch ein Begriff auffällt, den wir ausgelassen haben... Dann schickt uns eine Nachricht oder gebt uns einen Kommentar. In diesem Sinne... Macht was draus. Schluss, Ende, aus.